Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Joachim Sebald und Maria Göppes zum Thema: Sollen Kinder Facebook benutzen oder nicht? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Aktuell. Diesmal geht es um die Frage, inwieweit Kinder und Jugendliche Facebook benutzen sollten oder nicht. Wir haben dazu Herrn Joachim Sebald eingeladen. Er ist Englischlehrer an der Realschule in Freiburg und Frau Maria Göppes, Erzieherin für Sonderpädagogik in Bonn. Herr Sebald, immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen dieses soziale Netzwerk. Sie benutzen Facebook auch in ihrem Unterricht. Warum? Nun, das kann ich Ihnen sagen. Ich finde Facebook ein super Kommunikationsmedium, mit dem man nicht nur mit anderen Menschen kommunizieren kann, sondern auch unglaublich tolle Übungen im Englischunterricht einsetzen kann. Sehen Sie das auch so, Frau Göppes? Nein, ganz entschieden nicht. Ich habe festgestellt, dass die Schüler in diesem Alter den pädagogischen Wert von Facebook nicht entdecken können und eine Übung nicht als Übung betrachten, sondern als Gelegenheit, vom Unterricht wegzubleiben, so wie sie es auch am Nachmittag nach der Schule tun würden. Der Unterricht sollte sich zwar am Leben der Schüler orientieren, aber er sollte sich von den anderen Alltagsaktivitäten unterscheiden. Also, meine Schüler haben in der Klasse immer viel Spaß damit und nehmen sehr aktiv am Unterricht teil. Sie haben Freunde in der ganzen Welt gewonnen und der Austausch in Englisch ist ein großer Gewinn für alle. Diese Freundschaften können unter Umständen auch nach der Schule vielleicht ein ganzes Leben lang halten. Die Kinder und Jugendlichen sind keinen Gefahren ausgesetzt. Das kontrolliere ich als Lehrer. Wie machen Sie das denn? Es gibt nämlich schon Fälle, wo auf einmal Kinder und Jugendliche von anderen Gleichaltrigen bedroht oder erpresst werden. Man kann schnell unbekannte Menschen als Freunde in seinem Profil akzeptieren und es verbergen sich Kriminelle dahinter. Also, das ist mir schon klar. Deshalb habe ich auch die Schülerprofile selber erstellt und die Codes dazu behalte ich natürlich für mich. Nach Ende des Schuljahres werden die Profile gelöscht. Will dann jemand den einen oder anderen Freund in seinen Freundeskreis aufnehmen, muss er das alleine tun. In der Regel arbeiten wir aber mit anderen Schulen zusammen und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ich finde, man sollte in der Schule andere Medien benutzen, die man nicht im Alltag der Schüler wiederfindet. Facebook hat fast jedes Kind und benutzt es auch zu Hause. Man sollte in den Schulen eine kommunikativere Methode anwenden, damit die Schüler ein Gruppengefühl entwickeln und sozialer werden. Das Internet verleitet den Schüler dazu, stundenlang auf einem Stuhl zu sitzen und sich nicht zu bewegen. Das schadet der Gesundheit und die Freunde, die er angeblich hat, sind auch nur fiktiv. Denken Sie, dass die Schüler nicht wissen, dass sie stundenlang vor dem Bildschirm eines Computers sitzen? Der bietet in unserer Zeit einfach mehr Unterhaltung. Flackernde Bilder, tolle Farbkombinationen, Videos, Gespräche und eine Teilnahme am Leben der anderen ist doch toll. Naja, da haben Sie schon recht. Aber Letzteres macht mir persönlich Angst. Warum muss man zum Beispiel bei Facebook über sein Leben sprechen? Das finde ich zu persönlich. Mich würde es nicht interessieren, was andere machen. Und ich würde schon gar nicht wollen, dass andere alles über mein Leben wissen, geschweige denn Bilder von mir ins Netz stellen. Ich finde es selbst sehr erschreckend, wie leicht man überhaupt an solche Anbieter des sozialen Netzwerkes kommen kann. Normalerweise sollte eine Anmeldung bei Minderjährigen nur unter der Kontrolle der Eltern erfolgen. Wenn man Angst hat, dass ein Kind negativ durch Facebook beeinflusst werden könnte, müsste man ja auch im wirklichen Leben Angst davor haben und nicht nur im Internet. Facebook ist ein modernes Kommunikationsmittel, das vor allem den Dialog und die Interaktion fördert. Daran geht kein Weg vorbei. Aber ich frage mich, wie fördernd die Gespräche sind. Durch das Posten, ob ich morgen ins Kino gehe oder ob ich mich zurzeit verliebt habe, entsteht meiner Meinung nach kein vernünftiger Dialog, der den Geist des Kindes fördert. Ich glaube auch nicht, dass das Kind dadurch im Schreiben gestärkt wird. Vielleicht nicht in seiner Muttersprache, aber in einer anderen Sprache ist die Faszination dann so groß, dass man erste Erfolge sieht und sich freut. Wie oft haben meine Schüler gesagt, Herr Sebald, mein Gesprächspartner im Internet hat mir zu meinen Englischkenntnissen gratuliert. Und das sehe ich als einen Riesenerfolg an. Den didaktischen Wert kann ich nicht beurteilen. Ich stimme aber Herrn Sebald zu. Was mich allerdings beunruhigt, ist, wie schnell sich Minderjährige ohne die Zustimmung der Eltern in solchen Netzwerken anmelden können. Deshalb passen wir ja sehr auf. Die Schulen und der Unterricht müssen sich den neuen Medien anpassen. Aber sie müssen ebenso die Kinder davor schützen. Das machen wir, indem wir als Lehrer auf alle Gefahren achten. Außerdem benutzen wir das Medium ja nicht ständig, sondern nur einmal in der Woche und das für 10 Minuten. Ich will Herrn Sebald nur auf die psychischen und körperlichen Folgen aufmerksam machen. Sich zu lange mit Facebook zu beschäftigen, ist gesundheitsschädlich. Die Kinder sind in einer virtuellen Welt, sie glauben, dass sie in der Schule in einer ähnlichen Dimension leben und sie können Emotionen nicht so ausdrücken, wie sie es sonst tun würden. Man wird das soziale Netzwerk Facebook wohl in seiner Dimension akzeptieren müssen. Argumente dafür oder dagegen wird es immer geben. Es spielt aber eher eine Rolle, wie man damit umgeht. Ja, sehr richtig. Man sollte zumindest versuchen, andere Mittel zu finden. Verehrte Gäste, ich bedanke mich für das nette Gespräch. Liebe Zuschauer, unsere Sendezeit ist um. Wir sehen uns morgen zur gewohnten Zeit. Schönen Abend.